Schön. Hallo, guten Morgen. Mein Name ist Yes. Gürbüz. Ich bin als Assistenzärztin tätig in der Notaufnahme und würde gerne mit Ihnen das Gespräch führen. Ist das für Sie in Ordnung? Ich kann hören. Einen Moment kurz. Ja, kann ich momentan hören? Ich kann Sie hören, aber ich kann mich nicht. Können Sie mich Okay. hören? Ja, genau. Momentan höre ich. Und wie heißen Sie? Mein Name ist Thomas Müller. Thomas Müller. Thomas Genau, ich. Thomas. Mit T. Genau, richtig, ganz genau. Müller, Müller. Stimmt? Herr Das Müller, wie stimmt. alt sind Sie? Ich bin 54 Jahre alt. Wann sind Sie genau geboren? Ich bin am 6.7.1968 geboren. Und wie schwer und wie groß sind Sie? Ich bin 70 Kilogramm und ich bin ungefähr 1,75 groß. 1,75 groß. Ja. Okay. Was für Beschwerden haben Sie? Wie kann ich Ihnen helfen, Herr Müller? Also Sie müssten mir helfen, weil ich bin seit 5 Tagen habe ich Herzrasen und ich kriege manchmal schlecht Luft, wenn ich arbeite. Okay. Besteht Halsrasen dauerhaft oder kommt und geht wieder weg? Also normalerweise habe ich nicht so einen hohen Puls, aber momentan, auch wenn ich in Ruhe bin, morgens aufstehe, der ist hoch. Ich spüre den Puls hier an meinem Hals, da spüre ich den. Und ich weiß nicht, ich bin sehr beunruhigt. Was kann das sein? Okay, ich verstehe Sie. Ich muss erstmal ein paar Fragen zu Ihrer Beschwerden stellen. Dann werde ich Sie untersuchen. Okay? Und Sie haben Okay. auch erwähnt, Sie haben auch Atemnot. Seit 5 Tagen haben Sie auch Atemnot. Ja, seit 5 Tagen vermehrt zunehmend. Also, das hatte ich vorher gar nicht, das kenne ich gar nicht. Okay. Haben Sie Brustschmerzen oder Engegefühl im Brustbereich? Ja, so ein bisschen. Wenn ich arbeite, wenn ich die Treppen zu Hause hochlaufe, dann habe ich, als wenn es ein bisschen eng ist. Ich verstehe. Und strahlende Schmerzen irgendwo hinaus, andere Körperregion, ich meinte. Nee, eigentlich nicht. Aber manchmal ist es auch wie Rückenschmerzen. Also, Ach ja. ich weiß nicht, ob es von der Brust kommt oder vom Rücken kommt, das ist irgendwie komisch. Vielleicht habe Okay, ich noch ich irgendwie einen verstehe. Bandscheibenvorfall, ich weiß es nicht. Okay, ich verstehe. Und Brustschmerzen auch bestehen seit 5 Tagen. Stimmt? Ja, ungefähr so um den Dreh, ja. Und haben Sie Brustschmerzen nur bei Belastung oder im Ruhezustand auch? Nee, nur wenn ich mich ein bisschen bewege tatsächlich. Okay, ich Und ich verstehe. denke, dass es mehr wird. Bin sehr beunruhigt. Okay. Könnten Sie bitte die Schmerzen genau beschreiben? Sind die Schmerzen dumpf, drückend, stechend? Nee, das sind keine stechenden Schmerzen. Das ist so ein, ja, das drückt so ein bisschen in der Brust, am Rücken so ein bisschen eher an der Brust. Das ist eher so drückend, ja. Aber in Ruhe habe ich keine. Aber das ist gar nicht Okay. das Problem. Mein Problem ist das Herzrasen. Das Herz Ja. ist schnell unterwegs. Okay, ich verstehe, aber diese Brustschmerzen auch für uns sehr wichtig und deswegen frage ich. Okay. Und Okay. haben Sie etwas dagegen eingenommen, Medikamente oder andere? Nein, ich nehme die üblichen Medikamente wie vorher ein. Nein. Okay. Waren Sie deswegen bei einem Arzt oder Hausarzt? Nee, leider nicht. Ich Okay. habe keine Zeit gehabt. Ich bin immer am Arbeiten. Ich schaffe das nicht. Okay. Und besteht Halsrasen gleichzeitig mit Brustschmerzen oder was denken Nee, Sie? das ist unabhängig. Das ist unabhängig davon. Das ist die ganze Zeit. Die ganze Zeit es ist es schnell unterwegs. Und wenn ich mich bewege, wenn ich schnell laufe, dann merke ich das richtig. Dann pocht das hier richtig. Okay, ich verstehe. Haben Sie Ihre Herzfrequenz zu Hause gemessen und Blutdruck? Also der Blutdruck, der ist eher niedrig, muss man sagen. Der ist ungefähr bei 100, 110, ungefähr der obere Wert. Und die Herzfrequenz ist tatsächlich über 90. Über 90 bis 90. 100, ja. Okay, ich verstehe. Aber ich verstehe nicht, warum der Blutdruck so niedrig ist. Woran kann das liegen? Okay, ich untersuche Ihre Herzfrequenz und Ihren Blutdruck, messe ich nochmal und dann werde ich. Mein Vater ist ein Herzinfarkt gestorben. Kann das Herzinfarkt sein? Kann ich einen Herzinfarkt haben? Ja, wir hoffen mal momentan, dass das nicht Schlimmes ist, aber ich werde alle Untersuchungen machen. Ja, wir gucken mal, okay? Wir müssen Ja. erstmal die Untersuchungen machen. Ja, weil mein Vater, den haben die auch nicht schnell behandelt und dann ist er gestorben. Der war dann lange auf Intensivstation und sowas, ja. Okay, das tut mir sehr leid, aber wie gesagt, ich werde auch Ihr Herz untersuchen. Okay? Machen Sie momentan keine Sorge. Sie sind in Okay. guten Händen. Und Sie haben auch Atemnot und haben Sie Fieber? Nee, nein. Okay. Haben Sie in der Liste gesagt, Gewicht ab oder zugenommen? Nee, immer gleich. Ich bin immer schon 70 Kilo. Immer. Okay, ich War noch nie verstehe. anders. Hatten Sie früher Enhebeschwerden? Nee. Wie früher Halsrasen oder Brustschmerzen? Nein, Nein. das ist das erste Mal. Das erste Mal. Okay, waren Sie in der Liste seit im Ausland? Ich war vor kurzem in Spanien. Wann war das? Das war vor 2 Wochen. Vor 2 Wochen. Hat jemand in der Familie ähnliche Beschwerden oder nur bei Ihnen? Nee. Mhm. Ich habe keine Familie. Ach so, okay, ich verstehe. Treiben Sie Sport regelmäßig? Also ich fahre viel Fahrrad normalerweise, aber in den letzten 3 Wochen nicht mehr. Seit dem Urlaub habe ich nichts gemacht. Ich musste arbeiten, keine Zeit gehabt. Aber davor fahre ich normalerweise regelmäßig Fahrrad. Okay, ich verstehe. Also ich glaube, dass es vom Herzen kommt. Glauben Sie auch, dass es vom Herzen kommt? Das ist so früh etwas genauso sagen, aber ich werde auch Ihr Herz untersuchen. Okay? Ja, okay. Schwitzen Sie sehr stark, besonders nach? Nee. Haben Sie Schwellung im Halsbereich bemerkt? Nein. Mein Nachbar, der hat auch einen Stent bekommen letzte Woche. Ich habe echt Angst irgendwie. Ja, ich verstehe Ihre Angst, aber wie gesagt, wir gucken mal nach auch Ihrem Herz, auch alle kritischen Sachen. Okay, Sie sind Okay. in guten Händen. Machen Sie keine Sorge. Wenn etwas passiert, können Sie einfach bei uns melden und wir können einfach eingreifen. Und Seit wann sind Sie denn schon Assistenzärztin? Ist das in Ihr Fachbereich? Kennen Sie sich mit nein. Herz aus? Ja, natürlich, aber wir arbeiten als Team. Okay. Ich werde mit auch meinem Oberarzt sprechen über Ihre Beschwerden, okay? Okay. Ja, kann ich den auch gleich sehen oder habe ich nur mit Ihnen Kontakt? Nach der Untersuchung können Sie auch mit dem Oberarzt sprechen, Okay, okay? alles klar. Und ich muss erst mal alle Fragen stellen, okay? Gerne. Und ist Ihnen Beinschwellung aufgefallen? Nein. Nein, ja, habe ich so ein Ziehen in der rechten Wade. Sehen, rechten Wade. Aber Seit ich wann glaube, ich habe haben mich, Sie? also es ist mir schon so nach dem Urlaub aufgefallen, aber ich glaube, ich habe da bin da viel geschwommen. Ich glaube, ich habe mir da was gezerrt oder so. Das zieht so ein bisschen. Okay, aber haben Sie keine Schwellung in Beinen? Habe ich nicht gemerkt, aber das zieht schon so ein bisschen. Nur rechte Seite. Die rechte Seite, ja. Ist das rechte Bein überwärmt oder gerötet? Nee. Gar nicht. Husten Sie? Nein. Okay. Und Vor 2 Wochen sind Sie zurückgekommen, stimmt? Richtig, ganz genau, vor 2 Wochen. Mit Ich war Flug zwei oder Wochen, ich bin mit mit dem Flug? Flugzeug, mit Flugzeug. Okay, wie lange hat Flugreise angedauert? Ungefähr Ungefähr. drei Stunden ungefähr. Okay. Ich verstehe. Und haben Sie noch andere Beschwerden? Übelkeit, Erbrechen Ist mir oder nicht Problem? aufgefallen. Nein, ist mir nicht aufgefallen. Haben Sie Probleme beim Muskelessen oder Stuhlgang? Nein. Sind Sie vollständig geimpft? Corona auch? Ja, ich bin vollständig geimpft. Dreimal. Okay. Okay, ich verstehe. Aber Sie machen auch ein EKG gleich, ne, oder? Entschuldigung? EKG machen Sie auch gleich, oder? Ja, natürlich. Ich werde auch EKG schreiben. Dann können wir Ihre Aktivität ganz gut Ja, beurteilen. okay. Okay. Und ich werde auch Blut abnehmen, okay? Okay. Und Herr Müller, haben Sie irgendwelche chronische Erkrankungen? Ich meinte Asthma, Bluthochdruck oder andere N Unters. Nein, aber ich stimme Medikamente ein, und zwar einmal für meinen erhöhte Harnsäure. Ich Ach habe eine so. erhöhte Harnsäure und ich habe auch erhöhte Cholesterinwerte, sagte mein Arzt mir. Und deswegen nehme ich seit ungefähr 3 Jahren ein Cholesterinmedikament. Und nehmen Sie auch gegen Hyperuricämie seit 3 Jahren Nee, das Medikamente. seit einem Jahr, das seit einem Jahr ungefähr. Also, okay. Und welche Medikamente nehmen Sie? Also ich nehme einmal Atorvastatin, 40 Milligramm ein, abends. Und Und einmal noch? Allopurinol, 100 Milligramm morgens. Okay, haben Sie noch andere Erkrankungen? Nicht bekannt. Okay, nehmen Sie bei Bedarf Medikamente ein? Ja, Ibuprofen oder so, oder Diclofenac manchmal, oder Paracetamol. Ich habe oft Kopfschmerzen auch, aber das ist jetzt egal eigentlich. Also, ich habe eher private Kopfschmerzen. Probleme. Okay, leiden Sie unter Stress, starker Stress? Natürlich, ich bin Elektriker, immer am Arbeiten, immer am Arbeiten. Ja, ich verstehe. Ich hab mich scheiden lassen und 2 Kinder noch, aber alles schwierig. Ja, ich verstehe. Das ist sehr schwer für Sie. Aber ich habe, das hat nichts damit zu tun mit meinem Herzrasen. Aber ich hab, glaube, Entschuldigung. das hat nichts mit meinem Herzrasen zu tun, glaube ich, diese Fragen. Nein, Stress ist sehr wichtig für Ihre Beschwerden. Das kann auch ein Risikofaktor für Herzerkrankungen sein. Okay. Ich muss Aha. alle Risikofaktoren fragen, okay? Okay. Wurden Sie schon mal operiert? Nein. Doch, am Knie. Am Wann war Knie, als das? ich, es Und war welche irgendwie, Operation? als, also eine Meniskusoperation. Wie lange ist das her? 20 Jahre ungefähr. Vor 20 Jahren. Welche Seite? Rechts. Rechts. Haben Sie Allergien, Herr Müller? Nee, eigentlich nicht. Okay, rauchen Sie? Ja. Seit wann und wie viel Zigarette rauchen Sie? Ach, das weiß ich nicht. Ich rauche eine Packung am Tag, seitdem ich 15 bin, ungefähr. Also ungefähr 40 Jahre seit. Ja, bestimmt. Stimmt. Okay, ich verstehe. Und trinken Sie Alkohol? Am Wochenende, ja, mit den Freunden. Was trinken und wie viel Alkohol Ich trinke trinken Sie? hauptsächlich Bier, aber mein Arzt sagt, ich sollte jetzt aufhören, weil die Harnsäure so hoch ist. Stimmt. Und wie viel Flasche trinken Sie Bier? Ja, das weiß ich nicht, das weiß ich nicht. Wir sind in der Kneipe und keine Ahnung. Am Wochenende trinke Also ich regelmäßig, ja. meinen Sie viel? Ja, für mich ist das nicht viel, aber mein Arzt sagte, das wäre viel. Okay, können Sie einschätzen, wie viel Flasche? Keine Ahnung, 6, 7, 8 ungefähr, Ach weiß ja. ich nicht. Ja. Aber nur am Mhm, Wochenende. In der Woche darf ich nicht. Ich muss arbeiten. Ich muss Geld verdienen. okay, okay, ich verstehe. Und Herr Müller, haben Sie Kontakt mit Drogen? Das ist eine Routinefrage, ich muss sie Nee. stellen. Okay. Und sind Sie schon, Sie haben schon erwähnt, Sie arbeiten als Elektriker. Ich bin Stimmt? Elektriker, ja, ich bin Elektriker, genau. Okay, und sind Sie verheiratet? Ich bin geschieden, habe ich gerade gesagt. Ja, stimmt. Und Sie haben Tochter. Ich habe 2 Söhne. Söhne, ach so, okay, Entschuldigung. Sind Sie gesund? Ich? Nein, Söhne, die Söhne. Ja, die sind gesund, ja. Okay. Und Sie haben schon erwähnt, Ihr Vater ist an Herzinfarkt verstorben. Genau, vor Mit 5 Jahren. vor 5 Jahren. Mit welchem Alter ist er verstorben? Der war ungefähr 75. Lebt Ihre Mutter noch? Die lebt noch, ja. Hat sie irgendwelche Erkrankungen? Ich glaube, die hat Zucker. Ich weiß gar nicht. Ich habe jetzt nicht so viel Kontakt zu ihr. Ach ja, okay. Ich verstehe. Und haben Sie Geschwister? Ja, aber auch nicht viel Kontakt. Wie viele Geschwister haben Sie? 2 Schwestern. Okay, ich verstehe. Und Herr Müller, ich habe noch eine Frage zu so Ihrer aktuellen Beschwerden. Können Sie flach liegen? Also brauchen Sie viele Kissen zum Schlafen? Nee. Ich kann normal liegen. Ich bin aber eher so ein Seitenschläfer, deswegen brauche ich kaum Kissen. Ich schlafe immer auf meinem Arm drauf. Okay, ich verstehe. Und haben Sie Probleme beim Schlafen, ein- oder Durchschlafen? In den letzten 5 Tagen schon, weil ich mein Herz spüre, ansonsten nicht. Okay, ich verstehe. Können wir jetzt langsam das EKG machen oder dauert das noch Ja, lange? nein, ich habe alle wichtigen Fragen gestellt. Momentan sofort werde ich Sie untersuchen, Ihr Herzfrequenz und Atemfrequenz Was glauben Sie denn, was überprüfen. ich habe? Kann das das Herz sein? Das ist eine Möglichkeit, aber ich kann nicht genau sagen. Ich muss erstmal die Untersuchungsergebnisse abwarten. Dann kann ich über Ihre Beschwerden mit Ihnen nochmal sprechen, okay? Aber Ich war. es kann ja nur das Herz sein. Es kann ja nichts anderes sein, oder? Es war bei meinem Ja. Nachbarn, meinem Papa genauso. Ja, ich verstehe, das kommt von Herzen. Aber das ist so, für ich, wie gesagt, etwas genau sagen. Ich brauche Untersuchungen, Aber okay? Sie müssen doch nur ein EKG machen, oder nicht? Oder was heißt denn zu früh? Ich mache sofort eine EKG und ich werde auch Blut abnehmen. Blutergebnissen auch sehr wichtig für uns, für Ihre Beschwerden Abklärung. Und ich werde auch Röntgenaufnahme von Lungen veranlassen. Ja. Und nach den Ergebnissen vorliegen, werde ich mit Ihnen nochmal sprechen. So Überwachung sollen Sie bei uns bleiben, okay? Wir sind immer Soll da für ich im Sie. Krankenhaus bleiben? Ja, bis die Ergebnisse vorliegen, sollen Sie im Krankenhaus bleiben, stimmt. Ungefähr Ja. dauert die Untersuchung eine Stunde, nicht so lange. Nach Ja, der aber ich Unter. habe nicht, dass Ja, es zu bitte. spät ist, ne? Bei meinem Vater haben sie auch nicht gut gearbeitet und war er auf Intensivstation und dann ist er verstorben danach. Ja, machen Sie keine Sorge, Sie haben Aber sehr ich gut mache mir gemacht. Sorgen. Ich hab ja Beschwerden. Ich muss mir Sorgen machen. Ja, ich verstehe, aber Sie sind in guten Händen. Sie sind momentan im Krankenhaus und wir sind für Sie immer da und eine Schwester auch bleibt mit Ihnen immer da und Sie können einfach Okay. anmelden. Okay, wenn etwas passiert, wir können einfach eingreifen. Okay? Ja, ich hoffe, okay. Alles Bitte nehmen gut. Sie Platz im Untersuchungsraum, komme ich gleich. Okay? Dankeschön, ja. Bitte Okay. schön. Pardon, Mom. Hallo, guten Tag, mein Name ist Gürbüz. Ich bin als Assistenzärztin tätig in der Notaufnahme und würde einen neuen Patienten vorstellen, wenn Sie Zeit hätten, Herr Oberarzt. Gerne, Frau Göbbels. Schießen Sie los. Okay, Thomas Müller ist 54 Jahre alt, 70 Kilogramm schwer, 1,75 Meter groß. Herr Müller stellte sich bei uns wegen seit 5 Tagen bestehende Tachykardie vor. Und er klagte über auch Brustschmerzen und enge Gefühl im Brustbereich. Und die Schmerzen strahlen in den Rücken aus. Der Patient beschrieb die Schmerzen als drückend. Und der Patient hat ihren Blutdruck und ihre Herzfrequenz gemessen. Seine. Entschuldigung, seine Herzfrequenz liegt über 90 und 100 und Blutdruck liegt bei 110. Und außerdem erwähnte der Patient, dass er vor 2 Wochen aus Spanien zurückgekommen ist. Und seitdem hat er auch ziehende Schmerzen oder Spannungsgefühl in rechten Waden. Und Fragen nach Emesis, Nausea, Fieber, Gewichtsveränderungen, Husten, Beinödeme wurden verneint. Der Patient hat auch gelegentlich Kopfschmerzen. Dagegen nimmt er bei Bedarf Schmerzmittel ein. Und er treibt regelmäßig Sport, aber seit ungefähr 2, 3 Wochen kann er nicht regelmäßig Sport treiben. Und ja, als Vorerkrankungen nannte er leidet unter Arthritis ürüka, er leidet an Arthritis ürüka und Hyperlipidemie. Er nimmt Atorvastatin 40 Milligramm einmal abends und Allopurinol 100 Milligramm einmal morgens ein. Bei Bedarf nimmt er Ibuprofen ein. Bei ihm wurde vor 20 Jahren menisküs Operation am rechten Knie durchgeführt. Bei ihm ist keine Allergie bekannt. Er raucht seit 40 Jahren täglich 20 Zigarette. Das entspricht 40 Packung Years. Er trinkt 7, 8 Flasche Bier am Wochenenden. Fragen nach Drogen wurde verneint. Er ist Elektriker, er ist geschieden, hat 2 Söhne, die gesund sind. In der Familienanamnese ergab sich, der Vater ist vor 5 Jahren, also mit 75 Jahren, am Myokardinfarkt verstorben. Die Mutter leidet an Diabetes mellitus. Er hat 2 Geschwister, aber hat keinen Kontakt zu ihnen. Er ist vollständig geimpft. Also, alle anamnestischen Angaben deuten auf am ehesten pulmonare Embolie. Als Differentialdiagnose kommen Myokardinfarkt, Pneumothorax, Aortenanevrisma, instabil angina pectoris in Betracht. Ja, um meine Verdachtsdiagnose zu bestätigen, werde ich zuerst die Patienten körperliche untersuchen. Dieser Patient sollte auch stationär aufgenommen werden. Und ich werde Vitalparameter messen und den Patient am Monitor anschließen. Ich werde sofort eine EKG schreiben und Blut abnehmen. Ich dedim Blutbild, Entzündungsparameter, Troponin, CK-CKMB bestimmen. Und bei diesem Patient ist auch Röntgenaufnahme von Lungen wichtig. Ich werde Röntgen inzivaye benen ferahlansın. Und gegebenenfalls kann Angiografie erfolgen bei dieser Patientin. Jetzt haben Sie ganz viele Untersuchungen genannt. Also Sie haben das gut gemacht, finde ich. Sie haben eine gute Differentialdiagnose gestellt. Jetzt scheint der Patient seit schon längerem, seit ein paar Tagen, vermehrt Luftnot zu haben. Und diesen Patienten müssen Sie natürlich notfallmäßig versorgen, indem Sie den sofort, bevor Sie zu mir kommen, müssen Sie an den Monitor anschließen, bevor Sie zu mir kommen, direkt an den Monitor anschließen und wenn möglich sofort ein EKG schreiben, Vitalparameter, um zu sehen, wie gut es oder wie schlecht es dem Patienten geht. Die Untersuchungen, die Sie genannt haben, sind alle möglich, aber ich denke, wir sollten vielleicht darüber sprechen, was Sie als erstes machen und welche Untersuchungen Sie weglassen können. Wenn Sie den Verdacht haben auf eine Lungenarterienembolie oder Herzinfarkt, sind die ersten drei Schritte die gleichen. Sie messen die Vitalparameter, Sie machen ein EKG und Sie schließen den Patienten an den Monitor an. Jetzt können Sie am EKG sehen, ob er zum Beispiel einen STEMI hat, also ST-Elevationsinfarkt hat oder nicht. Dann können Sie vielleicht erstmal einen Herzinfarkt ausschließen. Dann können Sie sehen, wie schnell er mit der Herzfrequenz ist, ob er über 100 ist, ob er über 120 ist. Und Sie können sehen, ob er ein Vorhofflimmern vielleicht hat. Ja, vielleicht macht ihm das Vorhofflimmern die Beschwerden. Aber Ihre Verdachtsdiagnose mit Lungenarterienembolie teile ich. Ich denke, dass er eine Lungenarterienembolie haben könnte. Was machen Sie, wenn das EKG, der Blutdruck einigermaßen in Ordnung ist und Sie haben Blut abgenommen? Was machen Sie als nächstes? Was können Sie in der Ambulanz noch machen vielleicht? Ultraschall des Beins werde ich durchführen, also Nein, das Doppelsonographie. brauchen Sie nicht. Das brauchen Sie nicht. Das hat keine Konsequenz in dem Sinne. Er hat ja Luftnot. Seine Schmerzen sind ja nicht so stark im Bein. Ja? Er hat ja eher Luftnot. Sie haben den Verdacht auf eine Lungenarterienembolie. Um dies vielleicht beweisend zu machen, können Sie einen Herzultraschall machen. Ach ja, Sie können Herzdurchschnittsschein. das Ja, Herzultraschall stimmt. machen. Und was kontrollieren Sie dann? Also Herzultraschall kann ich Wandbewegungsstörungen bei MI sehen. Ansonsten Herzbelastung kann ich sehen bei Ganz genau. Lungenembolie. Ganz genau. Und wenn Sie das sehen, dann brauchen Sie gar keinen Röntgenthorax machen. Ach Dann so, machen Sie okay. direkt eine CT-Angiografie. Sofort. CT-Angiografie. Genau. Ich verstehe. Ja. Und wenn Sie keinen Ultraschall haben, CT. dann machen Sie den Schnelltest D-dimer. Ja. Wenn der positiv ist, machen Sie direkt eine Angiografie. Ohne Echo können Sie auch machen. Wenn der Patient stabil ist, natürlich, ja. Wenn der Patient nicht stabil ist und er kippt gleich um, dann geht eine CT-Angiografie nicht. Dann müssen Sie was machen, wenn der Patient instabil ist. Angiografie? Nein. Wenn er instabil ist, sagen wir mal, er hat eine Herzfrequenz von 130 und einen Blutdruck von 80 systolisch und er hat Also Luftnot. Was machen Sie dann? Kardioversion, meinen Sie? Nein. Nein. Dann müssen Sie haben den Verdacht auf eine Lungenarterienembolie, eine fulminante Lungenarterienembolie. Dann müssen Sie was machen? Was müssen Sie machen, um den Thrombus aufzulösen? Heparin? Sofort medikamentöse Therapie, oder chirurgische Therapie. Ich werde sofort Heparin verordnen. Genau, und dann können Spritzen. Sie eine Lyse machen. Wissen Sie, was eine Lyse ist? TPA. Zum Beispiel, ganz genau. Tissue, genau. Zum Beispiel, ne, Oder wenn Sie, Streptokinase. wenn der Patient instabil ist, dann kann man direkt mit einer Lyse beginnen. Ne? Wenn Sie jetzt keinen Ultraschall am Her keinen Herzultraschall haben oder der Patient nicht warten kann für eine CT-Angiografie, dauert er manchmal 2 Stunden, bis man einen. Bis man, ein, bis man den Patienten eine CT machen kann. Ne? Sehr gut. Okay. Gut, also ich denke, Sie haben die Differentialdiagnosen gut dargestellt. Ne? Was Sie machen müssen, ist natürlich so einen Patienten nicht ins Wartezimmer einfach stecken und sagen, warten Sie mal, ich komme gleich, sondern Sie müssen den Patienten, das haben Sie auch gut gemacht, Sie haben gesagt, Sie sind in guten Händen, eine Krankenschwester wird immer bei Ihnen sein. Das haben Sie sehr gut gemacht. Sie haben den Patienten ruhig beruhigen können. Aber Sie müssen dem Patienten sagen, ich werde Sie an den Monitor anschließen. Wenn dort irgendwas sein sollte, werden wir sofort eingreifen. Das haben Sie aber sehr gut gelöst. Also, bravo. Okay, Wunderbar. danke schön. Sehr gut.